Ein besonders zurzeit heiß diskutiertes und, glaube ich, auch sehr gut ankommendes Konzept stellt uns jetzt der Professor Weinberg vor. Design Thinking, wahrscheinlich kein Zufall, dass auch dort der Name Design drin auftaucht, weil es irgendwie darum geht, zu gestalten im Zusammenhang mit Produkten, mit Dienstleistungen. Ich bin mit dem Thema Innovation schon eine ganze Weile beschäftigt, schon seit über 20 Jahren. Eigentlich kann man da gar nicht mit dem Thema nicht beschäftigt sein, wenn man unternehmerisch aktiv ist. Ich habe ein paar Dinge ausgesucht hier, auf die ich ein bisschen stolz bin, weil die zum einen mit Unternehmertum was zu tun haben, zum anderen auch Zeichen dafür sind, dass man mit Dingen vielleicht etwas zu früh sein kann. Ich habe das Projekt Terra Vision, einen dreidimensionalen interaktiven Globus, mir ausgedacht, 1991, 92. Ein Globus, der im Netz verfügbar ist, mit dem ich Landkarten gestalten kann, wo ich diverse Informationen abbilden kann. Das Ding, wir haben versucht, Investoren zu finden für diese Idee, die man jetzt als Google Earth oder Google Maps kennen wir alle, damit umzugehen. Jetzt können wir das alle. Damals, vor einigen Jahren, war es unglaublich schwierig, Finanziers zu finden, die kapiert hätten, auch nur ansatzweise, welches Potenzial darin steckt. Also wir hätten die Chance gehabt, Google Maps, Google Earth in Deutschland hier zu machen, wäre ich ein bisschen geschickter gewesen, wäre ein Überzeugen von Investoren oder vielleicht nach Palo Alto gegangen wäre, um da die Leute zu finden. Dann habe ich mich intensiv mit dem Thema Spieleentwicklung beschäftigt, habe das ungefähr 10 Jahre betrieben und wir haben da dieses Know-how, was wir im Bereich Geodatenvisualisierung hatten, in den kleinen Unternehmen, übertragen in den Bereich Entertainment und haben das erste Spiel, was sich mit Echtzeit, Strategie und Action beschäftigt hat, in den deutschen Markt gebracht, in den internationalen Markt gebracht. Das war auch das erste Spiel, was weltweit aus Deutschland vertrieben wurde. Jetzt bin ich seit 3 Jahren am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und habe die Freude, da diesen neuen Studiengang aufzubauen. Wir sind eigentlich auch ein Start-up, wir sind jetzt 3 Jahre alt, gehen gerade ins vierte und wir sind in einer Umgebung am Hasso-Plattner-Institut. Das ist alles fokussiert auf Software Systems Engineering. Der SAP-Mitgründer Hasso-Plattner, hier mit dem blauen Shirt, hat sich ja vor 10 Jahren entschlossen, einen großen Teil seines Vermögens, ca. 200 Millionen, in Potsdam zu investieren, in Bildung zu stecken. Und ich bin da der einzige Nicht-Informatiker in dieser ganzen Gruppe, das sind die Professoren. Das ist eine kleine Einheit, eine kleine Hochschule, komplett privat finanziert aus den Stiftungsmitteln, aber eben betrieben auch von einem der großen Entrepreneure in Deutschland, von Hasso Plattner, der nach wie vor, ist jetzt 66, der nach wie vor im Aufsichtsrat seiner Company SAP auch noch immer unternehmerisch aktiv ist, das heißt die Forschungsarbeit dieses großen Unternehmens mit betreibt. Mit antreibt. Und dieser Mensch, der auch eine sehr gute Nase hat und vor 30 Jahren die schon in die richtige Richtung geführt hat, der hat in Stanford Kollegen entdeckt bei der Arbeit, als die im stillen Kämmerlein oder in Baracken, besser gesagt, auf dem Stanford Campus in Palo Alto die Idee ausgeheckt haben. Die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, wir sind konfrontiert, das haben wir heute auch mehrmals gehört, mit Problemstellungen, mit Fragen, die immer komplexer werden und wir bilden unsere Studenten aus in Fächern, die immer tiefer werden und immer enger werden. Und das heißt, wir bilden unsere Studenten eigentlich gar nicht dazu aus, dass sie diese Probleme lösen, die immer komplexer werden, die aus verschiedenen Ecken, die nur im Team quasi gelöst werden können, sondern wir haben immer stärker spezialisierte Menschen und David Kelly, Larry Leifert, Terry Winogard aus verschiedenen Bereichen, Maschinenbau, Computer Science, Industriedesign, haben sich überlegt, das müssen wir ändern. Wir brauchen einen neuen Studiengang, den legen wir quer zu allem, quer zu der ganzen Struktur in Stanford und laden die Mediziner, die Juristen, die Betriebswirte, die Informatiker, die Designer alle ein und suchen uns Themen. Und die Themen suchen wir uns von draußen oder entwickeln wir selber und lassen dann die Studierenden im gemischten Team aus Multiperspektive an diesen Themen arbeiten. Hasso Plattner hat davon erfahren und hat die im sehr frühen Stadium schon unterstützt mit einigen Millionen. Und das gab den ganzen Schub. Die waren damals 2005 mit ungefähr 20 Studenten, haben die das ausprobiert. Und jetzt sind die, als ich die gesucht habe, 2007, waren sie in diesem Gebäude schon mit 70 Studenten unterwegs. Mittlerweile im fünften Jahr jetzt fünfmal umgezogen und angekommen im Herzen von Stanford, sind jetzt wirklich sehr zentral aufgestellt und ganz offiziell jetzt das Hasso-Plattner Institute of Design, Stanford, die D-School, ist angekommen, ist ein Teil, der Kernbestandteil, kann man sagen, des Engineering Departments in Stanford. Wir haben selbe Philosophie, wir sind innovationsgetrieben, Unterrichtssprache Englisch in allen Bereichen, jedenfalls in den Plenarsessions. In den kleinen Gruppen sprechen die Leute, wie sie Lust haben. Und es gibt einen großen Unterschied zu Stanford. Es gibt keine Studiengebühren, weil auch hier dieser Studiengang ist komplett finanziert aus den Stiftungsmitteln von Hasso-Plattner. Und da haben jetzt knapp 100 Studenten aus über 50 verschiedenen Disziplinen, aus mehr als 40 Hochschulen und mittlerweile kommen schon 14 Studenten aus dem Ausland. Wir haben Studierende, die kommen aus diesem Spektrum, das ist jetzt mal ein Schnitt durch ein Semester, und die sind in der Regel kurz vor ihrem Abschluss als PhD-Kandidat oder als Diplomant oder als Masterstudent, und die kriegen bei uns noch nicht mal einen offiziellen Abschluss, ja, sondern wir geben einen einfach ein Zertifikat. In Stanford gibt es nur eine kleine Medal of Honor, einen kleinen Pin, habe ich in der Tasche, kleinen Anstecknadel als Belohnung, that's it. Es gibt keine Benotung, keine Bewertung, keine extrinsische Motivation für die Studenten, sondern nur die Tatsache, dass sie an spannenden, relevanten Themen arbeiten können, treibt die Leute an, bei uns zu sein. Und parallel machen die halt ihren Abschluss. Ich habe ein Teaching-Team jetzt aus ungefähr, bestehend aus 35 Leuten, Professoren und Assistenten aus der Region hier, aus verschiedenen Hochschulen, FU ist auch vertreten, TU, Humboldt-Uni, Kunsthochschulen. Und wir rekrutieren mittlerweile auch aus unseren Alumni. Wir haben ja drei Jahrgänge, die jetzt fertig sind. Ungefähr 160 Absolventen haben wir. Und wir rekrutieren auch Design Thinking Studenten als Teacher für uns und auch Leute aus der Industrie. Auf Innovation wird in der Regel geguckt aus dieser Perspektive, Technologie oder Business, Technologie. Ich habe ein Produkt, wenn es eine Software ist, eine 2.1, macht die 2.2, macht die nächste Version. Oder ich habe eine Business-Idee, suche die entsprechende Technologie dazu, baue was und habe ein Marketing-Konzept und adressiere die Menschen. Möglichst viele Menschen, ich will ja erfolgreich sein, soll ein gutes Produkt sein, viel Geld damit verdienen, ist okay. Wir sagen, wir schauen erst durch diese Perspektive uns immer das Thema Innovation an. Wir fragen immer erst nach der Wünschbarkeit von Produkten. Wie muss sich was anfühlen, dass ich als Mensch, dass wir als Nutzer das gut finden, das wirklich benutzen wollen und haben wollen, und schauen dann erst im zweiten Schritt, ist Technologie verfügbar, die das Ganze, die unsere Bedürfnisse adressiert, muss ich vielleicht was kombinieren, was noch keiner kombiniert hatte, und da kommt uns eben diese vielen, vielen Disziplinen zugute. Die Medizinstudenten kommen vielleicht auf die Idee, irgendwas aus ihrem Bereich zu kombinieren mit Aeronautik, und dann ist noch jemand aus dem Design dabei, der noch eine andere Idee hat. Und manchmal muss man auch was komplett neu erfinden, das kann auch sein. Wir schauen natürlich auch, ist das Ganze wirtschaftlich verwertbar, macht es Sinn, da ein Business draus zu generieren, und wenn diese drei Dinge zusammenspielen, aber immer geschaut durch diese Perspektive hier, dann reden wir von nachhaltiger Innovation. Das zweite Chart versuche ich, die drei Kernelemente zu beschreiben, die unser Denken und unser Handeln ausmachen. Und das erste, worauf wir schauen, ist, wir stellen das Team in den Mittelpunkt und nicht das Individuum. Wir sagen unseren Studenten, wenn die kommen, Ego an der Tür abgeben, das Team ist wichtig. Und das ist eine völlig neue Erfahrung für alle Beteiligten, sowohl für die Studierenden wie auch für die Lehrenden, nicht mehr den Fokus zu haben auf die Leistungsfähigkeit und die Kreationskraft des Einzelnen, sondern darauf zu setzen, auf die Funken, die sprühen zwischen den Einzelnen. Wir gucken zum einen Gender Mixture, also Diversity in jeder Hinsicht ist wichtig. Wir gucken, dass wir eine gute Mischung aus Männern und Weiblein haben, auch verschiedene Kulturen fällt uns jetzt viel leichter, wo wir so viele Bewerber aus dem Ausland haben. Fanden wir richtig gut, haben wir gar nicht mit gerechnet, aber er hilft uns auch da im Thema Diversität. Und natürlich die Fächermischung, ja, die ist auch essentiell. Das zweite Kernelement ist, wir nennen das den Design Thinking Prozess. Das gibt dem Ganzen den Namen. Das heißt, wir denken und handeln wie Designer, das tun die Möbel produzieren, die den Tisch und den Stuhl bauen. Und wir sagen, dass die Art und Weise, wie ein Designer arbeitet, gut ist, auch für einen Juristen, auch für einen Mediziner, auch wenn er das bisher so nicht gedacht hat. Aber sowas zu bauen oder einen Stuhl zu bauen, heißt, ich muss mir angucken, wie ein Mensch vermessen ist. Ja? Ich muss, wenn ich hier drauf sitzen will, muss das so gebaut sein, dass das die richtige Höhe hat. Und das gilt für sehr, sehr vieles andere auch. Ich muss mir angucken, was wollen die Menschen eigentlich. Dritte ist, und das wird ganz häufig vergessen, wenn es um Innovation geht, ist es der Raum. Und wir haben ja heute auch gelernt, dass Ideen, wenn Einzelne die generieren, in der Regel nicht in dem normalen Setting passieren. Also nicht am normalen Schreibtisch, wo man dann sitzt und denkt, jetzt habe ich 25 Stunden dran gearbeitet, jetzt kommt die tolle Idee, sondern dann ist es vielleicht gerade der Gang zum Klo oder der schöne Spaziergang in der Nacht und da macht es dann plötzlich Klick unter der Laterne. Und gerade im Team ist es wichtig, dass wir diese Art von spezieller Raumsituation, die müssen wir kreieren. Die ist nicht einfach da, das haben wir leidvoll festgestellt. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt in Läden und kaufen einfach die richtigen Möbel. Aber die gab es zum Teil gar nicht für unsere Zwecke. Und das spielt eine ganz große Rolle. Und diese drei Komponenten, die lassen wir zusammen spielen. Und das ist eigentlich auch schon die Essenz von Design Thinking. Das, was wir hier spielen lassen, können Sie sich natürlich auch leicht vorstellen, kann im Unternehmen auch stattfinden. Genauso. Sie können dieselbe Konstellation haben. Sie können auch eine Behörde so strukturieren. Alle Prozesse, in denen neue Ideen gefunden werden sollen, würden wir empfehlen, macht es so, geht besser. Klingt aber leicht, aber der obere Punkt, diese Nichtfokussierung auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen, ist das größte Problem, was wir haben, weil wir alle durch Bildungsapparate durchgelaufen sind, die uns da nicht trainiert haben bisher. Ganz schnell durch den Prozess, dadurch rennen unsere Studenten x-mal in x-Projekten, machen die diese Schleifen hier. Und das sind 6 Schritte. Die ersten 3 Schritte hier links sind nur tiefes Eintauchen, Verstehen der Problematik. Understand heißt, die richtige Frage richtig stellen. Frage nicht aus der Technologieperspektive, nicht aus der Perspektive Business, sondern aus der Perspektive Mensch. Und wir sagen unseren Studenten bei den ersten 3 Schritten, Lösungsengine im Hirn ausschalten erstmal. Die Hälfte der Zeit, die wir damit verbringen, an einer Idee zu arbeiten, verbringen wir damit, überhaupt nicht an Lösungen zu denken, sondern nur zu kapieren, was ist das Problem. Ja. Wir gehen raus, wir schicken unsere Studenten raus mit Videokameras zur Beobachtung, wie Detektive oder wie Journalisten sind die unterwegs und beobachten Leute in ihrem Umfeld. Nicht nur Fragebogen ausfüllen lassen, sondern wirklich gucken, was machen die, wo klemmt es da. Erster Teil verstehen, zweiter Teil versuchen wir in die Lösung zu kommen. Und das startet mit einem Ideation-Prozess, das ist Brainstorming oder andere Techniken nutzen wir da, generieren x Ideen, machen dann, was Designer tun, wir bauen einen Prototyp ganz, ganz schnell, RAF und machen dann Testing und kriegen Feedback von den Nutzern. Diese Schritte durchlaufen wir mit unseren Studenten anfangs in kleinen Übungseinheiten, fängt mit einer Stunde an, kommt eine 3 Stunden, einen Tag, 3 Wochen, 6 Wochen, dann ist das erste Semester vorbei. Und dann machen wir im zweiten Semester gibt es ein einziges großes Projekt, wo wir dieses hier durchlaufen und dann auch mehrmals durchlaufen können. Denn diese Schleifen, das werden Sie schon denken, die signalisieren, beim ersten Mal durchlaufen dieser 6 Schritte ist man nicht am Ziel. Da sind wir vielleicht 80%, vielleicht 60%, vielleicht 50% am Ziel. Und manchmal stellen wir auch fest, wir testen den Prototypen und es ist völlig daneben. Ja. Ist total daneben. Aber das Schöne ist, der hat nicht viel gekostet. Der ist aus Papier gebaut oder aus Knetgummi. Der kostet vielleicht 3,50, der wird in die Tonne geworfen und dann wird es nochmal gemacht. Und dann müssen wir wieder zurück, den ganzen neue Beobachtungen machen, neue Point of View definieren und so weiter. Das sind ein paar der Prinzipien, die wir an die Wand geschrieben haben, damit die permanent auch den Leuten vor Augen sind, weil die auch zum Teil so anders sind, wie zum Beispiel auf den Ideen von anderen aufbauen. Nicht einfach nur sagen, das war jetzt nichts, sondern zu sagen, ich greife das auf. Gute Idee oder auch schlechte Idee und ich baue meine nächste Idee darauf auf. Früh und oft scheitern dürfen Studenten gar nicht. Dürfen die bei uns. Wir sagen, diese ganze Räumlichkeit, die wir gebaut haben, ist ein Ort des Scheiterns. Ihr dürft ständig Fehler machen. Ja. Und ihr zeigt auch, ihr präsentiert die Fehler. Ist auch ganz wichtig, weil alle davon lernen. Die stehen manchmal in Tränen da und präsentieren einen völlig missratenen Prototypen und hat ein ganz schlechtes Feedback. Und es ist aber gut für alle, weil alle lernen davon. Und so sieht es bei uns aus. Alles ist mobil, alles ist auf Rädern. Auch diese roten Couches, diese Relax-Bereiche. Aber es gibt eine Mischung aus ganz strengen Arbeitsbereichen und Entspannungsbereichen. Ich flitze jetzt mal ein bisschen flotter durch. Und weil wir die Möbel, die wir brauchen, um 5, 6 Leute in einem Team arbeiten zu lassen, nicht finden konnten. Wir arbeiten im Stehen, das haben die Stanforder schon entwickelt. Die haben erst im Sitzen gearbeitet, dann haben wir festgestellt, im Stehen ist es viel flexibler, viel angenehmer. Und wenn sie die Tische auch noch bewegen können, haben sie ganz schnell mehrere zusammengestellt, wenn sie eine größere Gruppe brauchen und so weiter. Und die Möbel gab es nicht, also haben wir die zusammen mit System 180 hier in Berlin gebaut. Und verkaufen die mittlerweile auch, weil die Nachfrage aus der Industrie, der Projektpartner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, so groß war, dass sie gesagt haben, wir hätten auch sowas, wir wollen auch unsere Kreativabteilung so ausstatten. Was soll bei uns rauskommen? Die Amerikaner nennen das the T-shaped people, Leute, die in ihrer Disziplin tief verankert sind, die aber gleichzeitig, und daran arbeiten wir an diesem Querbalken da oben, gleichzeitig ihren Denk- und Sprachraum mit anderen vernetzen können. Also die in der Lage sind, eben als Jurist sich so auszudrücken, dass auch ein Mediziner das versteht. Ein Projekt, jetzt komme ich zu dem Film, haben wir gemeinsam gemacht mit der DHL. Da ging es um die Frage, wie kommt ein Paket von A nach B? In Innenstädten der Zukunft, in denen kein Auto mehr fahren darf. Am Anfang spielen die Studenten, die sind eine kleine Gruppe, spielen halt so eine kleine Szene, so ist der Service jetzt und so könnte er in Zukunft sein. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Film, um das zu illustrieren. Und ich lasse den jetzt mal abspielen, ich hoffe, es funktioniert. Stell dir vor, du änderst nichts und doch ändert sich ganz anders.